Abschnitt 3. Darf ich denn meinen Ehering anbehalten? Sie sollten bitte alle Schmuckgegenstände ablegen. Es geht dabei nicht nur darum, dass sie verloren gehen können. Es besteht auch immer die Gefahr der Verletzung. Manchmal kann es auch sein, dass Ihre Hände ein wenig anschwellen und dann kann ein Ring am Finger arge Probleme bereiten. Ich denke schon, dass ich ihn herunterbekomme. Noch einmal grundsätzlich. Wir verwenden heutzutage Narkosemittel, die sehr sicher sind und nur selten ernsthafte Nebenwirkungen haben. Aber jedes Medikament birgt in sich das Risiko einer allergischen Reaktion. Sie meinen so einen Hautausschlag? Das hatte ich ja mal, auf Penicillin. Und gejuckt hat es doch auch. Ja, fürchterlich. Aber das ist schon Jahre her. Ja, das sind typische Zeichen einer allergischen Reaktion. Und es kann in seltenen Fällen zu asthmatischen Beschwerden bis hin zu schwerwiegenden Kreislaufproblemen kommen. Kreislaufschock. Sehr gut, Herr Heim. Oder auch anaphylaktischer Schock. Aber das ist doch sehr selten, oder? Ja. Und wie ich Ihnen vorhin schon sagte, treten solche Nebenwirkungen bei den neuen Narkosemitteln nur noch sehr, sehr selten auf.